no way out. Wenn ich nach oben schaute, war alles schon verbaut. Und das Gefühl, nichts zu können, war mir schon vertraut. Alles verbraucht, jeder Tropfen Glück verpufft zu rauchen. Zieh meinen Atem ein, hauch ihn aus, schlag meinen Kragen hoch, es regnet. Ab nach Haus, ich brauch meine Ruhe, doch vor allem das Paper, die Miete zahlt sich nicht von alleine. Life is a beach und Peoples kommen an, wollen Features, wollen Beats for free. Was geht, Freak? Seh ich aus wie Jesus? Ich hab nichts zu verschenken, es gibt nichts mehr zu denken. Ich baue das Ding hier auf mit meinen eigenen Netten. Also gib mir Respekt oder bleibe ein Scheiß-Hater. Meine Einstellung spiegelt sich in meinen Liedern. Mit manchen passt meine Fresse nicht, mag schon sein. Doch ich bin wie ich bin, wenn ich Hunger hab, fress ich dich. Nacht und mach Nächte durch, bleib wach für die LP und die nächste kommt 08. Wie ein Schlag auf dich zu und werde ihr wacht. Auf oder geht drauf, im letzten Fall seid ihr zu schwach. Ich lach, ich wein, ich lieb, ich hasse, ich rhyme. Ich geb 110% oder lass es sein. Meine Freunde seien gesegnet mit Beats und Bass. Für meine Feinde gibt es nur das Grab, ist kein Spaß. Ich sag, so wie es ist, ihr labert zu viel, Mist, das ist der Grund. Keiner glaubt noch ein Wort aus deinem Mund. Madonna ist nicht gesund, du hast keine Street Credit. Ich bin hier, der letzte True Man wie Jim Carrey. Kommt wie es kommt, tut, bombt dich wie's keiner tut. Pause weiter, ich löse mich in Songs von meiner Wut, so ist gut. Ich hab noch mehr als genug davon. Mein ganzes Ab und Gut passt in einen Schuhkarton.